stets still und bescheiden, freundlich und nett, niemand kann es bestreiten. Sie tat sich nie besonders hervor, war ruhig und strebsam, so kam es uns vor. Ja, so kam es uns vor, bis wir einmal nach Jahren endlich über sie die Wahrheit erfahren. Für sie schloss ich schon mittags die Hochschultür, um zu studieren, so sagte sie mir. Doch kommt sie zu Hause in ihr Zimmer herein, stellt sie sofort Radio Luxemburg ein. Und es bitten Camillo und Franz alle Luxemburg-Freunde zum Tanz. Bei Lieschen bewirken die Worte Wunder. Erst war sie ruhig, jetzt wird sie munter. Was sonst verborgen tritt nun hervor. Sie schmilzt hin wie Butter, es reißt sie empor. Sie ist gefesselt und tief im Glück. Sie denkt an nichts als an diese Musik. Sheriff Brown, der Indianerkiller, ja, das ist was für Lieschen Müller. Kriminaltango in der Taverne, ja, so ein Krimi, den hört Lieschen gerne. Singt dann der Freddy noch von der Ferne, seufzt sie am Fenster und blickt in die Sterne. Wenn dann Tom Tully am Stricke verreckt, verzeihen Sie, solch Wort hätte ihr natürlich nicht geschmeckt. Also wird dann Tom Tully grausam gehängt, dass Lieschen immer zu weinen anfängt. Und wenn Camillo von Einsamkeit spricht, dem Lieschen ist schier das Herz zerbricht. Doch hört sie gar Elvis, ihr höchstes Idol, dann beben die Dielen beim Rock'n'Roll. Doch in der Schule am nächsten Tag, Diskussion über Chruschtschows Abrüstungsvorschlag. Lieschen nichts gehört, nichts gesehen. Hauptsache sie kennt den Tom Tully-Refrain. Was? Friedenskämpfer vor westdeutschem Gericht? Na, so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Denkschrift der Nazi-Generale, ha, weiter nichts als eine Lappalie. Sagt doch immer Elisabeth, seid freundlich zueinander und nett, lasst uns etwas Schönes tun und Lieschen bleibt für alles andere immun. Zum Schluss sei nur noch bemerkt am Rande, auch wegen solcher Lieschens kamen zwei Weltkriege zustande. Und mit diesen Luxemburg-Schlagern streut man bewusst Gift in die Herzen der Jugendlichen, macht sie reif für einen neuen Krieg, lenkt sie von den Weltproblemen ab. Einige dieser Teufelsprodukte seien hier nur genannt. Rock around the clock, Tom Dooley, morgen mit Ivo Rovich, Souvenirs, Souvenirs, da sprach der alte Häuptling, Hello Blondie, Pikala, Pikala, das ist die große Mausefalle.